Ich habe 100.000 Züge, von denen jeder euch gefällt. Ich bin die Propagandalüge, die wahre Herrin dieser Welt. Ich bin schon 100.000 Jahre viel älter als der Pentateuch. Und von der Wiege bis zur Bahre bin ich auf Schritt und Tritt um euch. Ich bin die Propagandalüge, die jeder kaufen kann fürs Geld. Ich fälsche, lüge und betrüge seit Anbeginn die ganze Welt. Mir dient das Hirn von 1000 Köpfen, mir dient der Forscher im Labor. Und Dummheit kommt Millionen Tröpfen, wenn ich es will, wie Weisheit vor. Doch dauernd ändert sich mein Name, ob es nun Frieden oder Krieg. Ich heiße als Plakat Reklame und als Flugblatt Politik. Ich bin die Propagandalüge, die jeder kaufen kann fürs Geld. Ich fälsche, lüge und betrüge seit Anbeginn die ganze Welt. Ich streue Gift in 1000 Brunnen, an einem Tage 1000 Mal. Den Deutschen mach ich heut zum Hunnen und morgen schon so Parsival. Den Feigling mache ich zum Heros, den Helden aber feig und schlecht. Mir dient der Mensch, doch auch Gott Eros ist täglich 1000 Mal mein Knecht. Ich bin die Propagandalüge, die jeder kaufen kann fürs Geld. Ich fälsche, lüge und betrüge seit Anbeginn die ganze Welt. Ich hetze jedes Volk zum Morden auf Schlachtfeld, doch ich kann noch mehr. Ich mache aus vertierten Horden ein sittenstrenges Kreuzzugsheer. Henker werden zu Propheten, ein Denunziant zum Edelmann, und Gottlose werden beten, ganz so wie ich es ersann. Ich bin die Propagandalüge, die jeder kaufen kann fürs Geld. Ich fälsche, lüge und betrüge seit Anbeginn die ganze Welt. So dass man kaum was drauf erblickt, den Bauern auf dem Weg zum Feld, den Marktplatz und das dicke Pferd. Das Bild ist künstlerisch nichts wert, doch ich kam hier zur Welt. Das Dorf, ich weiß noch wie es war, die wilde Bauernkinderschar mit dicken warmen Pudelmützen. Das Rathaus mit dem Beet davor, der alte Brunnen ohne Chlor, die herrlich tiefen Füße. Und nun auf meiner Lieblingswiese entstand ein Hochhaus über Nacht, mein Dorf, was ist aus dir geworden? Was hat man nur aus dir gemacht? Wie wohnten wir doch damals schlicht in simplen Häuschen dicht an dicht mit Gartenzaun aus morschem Holz? Jetzt ist das Dorf modernisiert, man hat es, wie es heißt, saniert. Darauf sind die Leute stolz. Denn dank der neuen Wohnkultur sind sie der Zukunft auf der Spur und wohnen in Betonkasernen. Die Engelwart war erst ein Schock, jedoch vom Klo im 7. Stock, da schweift der Blick in weite Ferne. Und auf meine Lieblingswiese entstand ein Hochhaus über Nacht. Mein Dorf, was ist aus dir geworden? Was hat man nur aus dir gemacht? Sind oft Zack, sie haben städtischen Geschmack und ein Kassettenradio. Ich weiß, es ist ihr gutes Recht, die neue Zeit ist gar nicht schlecht und doch sie macht mich nicht sehr froh. Ich wuchs mit ihren Eltern auf, kein Auto störte unseren Lauf, wir spielten frei und ungezwungen. Ist das denn schon so lange her? Das Dorf von damals gibt's nicht mehr. Ein Bild nur und Erinnerung. Und auf meiner Lieblingswiese entstand ein Hochhaus über Nacht. Mein Dorf, was ist aus dir geworden? Was hat man nur aus dir gemacht? Das doch gar nicht gewollt. Die wollten die doch alle exportieren. Der andere Befehl kam doch ganz spät. Die haben das doch gar nicht gewollt. Okay, die spuckten immer große Töne. Wer glaubt denn alles, was geschrieben das doch gar nicht gewollt. Das Ausland hat sie nun nicht machen lassen. Da riss dann irgendwann halt die Geduld. Die haben das doch gar nicht gewollt. Da fingen sie in Panik an zu hassen. Die haben letzten Endes gar nicht Schuld. Könnten jetzt doch alle in Madagaskar sitzen, schön warm und überhaupt auf viel mehr Platz. Der ganze Zweite Weltkrieg, ein Gegenstand von Witzen, und über unser Land kein böser Satz. Das doch gar nicht gewollt. Die wollten doch nichts weiter als die los sein. Und schließlich war ja außerdem noch Krieg. Die haben haben das doch gar nicht gewollt. Ein Missgeschick, das waren doch auch nur Menschen. Beim Hobeln fallen Späne für den Sieg. Zum Beispiel Madagaskar, das wär's doch gewesen. Dann wäre die Geschichte nicht passiert. Die könnten jetzt doch alle in Madagaskar sitzen. Dann wäre überhaupt nichts eskaliert. Die haben das doch gar nicht gewollt. In deinen Adern erschrickt und kein Zurück. Der Sturm, er gönnt dir keine Ruhe, nicht einmal für einen Seitenblick. Der Weg zu dir selber hört nie auf. Hinter dir geht's abwärts und vor dir steil bergauf. Der Weg zu dir selber hört dir geht's abwärts und vor dir steil bergauf. Der Ehrgeiz brennt in deinen Augen, er tut dir weh, du machst sie zu. Und widerwillig bleibst du stehen, dabei stehe noch schon genug. Ein dunkles Irrlicht aus der Ferne hüllt sie oft in grelles Weiß. Und es lockt dich ewig lachend wieder zurück in den Teufelskreis. Der Weg zu dir selber hört nie auf. Hinter dir geht's abwärts und vor dir steil bergauf. Der Weg zu dir selber hört nie auf. Hinter dir geht's abwärts und vor dir steil bergauf. Und dann passiert's, es geht nicht weiter, du bleibst stehen und schaust dich um. Und plötzlich spürst du zum ersten Mal eine Art Frieden rundherum. Doch ein Peitschenhieb des Alters treibt dich weiter irgendwo hin. Du hast geglaubt, du bist längst draußen. Nein, du bist mittendrin. Der Weg zu dir selber hört nie auf. Hinter dir geht's abwärts und vor dir steil bergauf. Der Weg zu dir selber hört nie auf. Hinter dir geht's abwärts und vor dir steil bergauf. Dass die Menschen endlich einig sind, dass vor Hunger niemand weint als Kind, dass Gerechtigkeit am Ende doch siegt, dass die Schatten eine lange Nacht schließlich doch der Sonne Platz gemacht und sich alles doch zum Guten fügt. So war dein Traum von der Welt. So war dein Traum von der Welt. Dass man zueinander ehrlich ist, dass man nicht den Schwächeren vergisst, im Erfolg und Geldrausch taub und blind. Dass man niemals selber sich belügt, sich und andere dann damit betrügt und erzählt, wie glücklich wir doch sind. So war dein Traum von der Welt. So war dein Traum von der Welt. Doch die Welt, die ist nun mal nicht so. Die Wirklichkeit, sie ist gemein und roh. Das Gesicht der Macht ist längst entstellt. Menschen gierig nach Geld und großer Macht haben immer uns andere ausgedacht. Und der Dealer ist am Ende noch der Held. Dass die Menschen endlich einig sind, dass vor Hunger niemand weint als Kind, dass Gerechtigkeit am Ende doch siegt. Dass die Schatten einer langen Nacht schließlich doch der Sonne Platz gemacht und sich alles doch zum Guten fügt. Von der Welt. So war dein Traum von der Welt. So war dein Traum von der Welt. So war dein Traum von der Welt. Er kommt nicht mehr nach.

manche sind schon fort, ist besser. Ich doch müsste mit dem eigenen Messer meine Wurzeln aus der Herde drehen. Du kommst heim von der langen, anstrengenden Reise, schließt die Wohnungstür auf, gehst in die Küche und machst leise das Radio an, lässt dich auf einen Stuhl fallen, ganz benommen, du bist noch gar nicht so richtig angekommen. Du blätterst in der Post, der Radiomann verspricht den Kids gebetsmühlenartig die größten Hits und die coolsten Oldies der letzten 200 Jahre und sie dudeln dich zu mit der immer gleichen Meterware. Wie von Helsinki bis hinunter nach Kampala, von links nach rechts über die ganze Radioskala und du merkst es beim Verkehrslager. Bericht. Dies ist das Land, in dem man angeblich deine Sprache spricht. Doch du bist heimatlos, gelogen, betrogen, über den Tisch gezogen, wie von dem schwarzen Loch aufgesogen, heimatlos, abgezockt, trocken gedockt, schwer geschockt, in die Falle gelockt und wie ein Schaf hinter Beinen angeflockt. Ein blödes Gefühl, du findest kein Asyl, du bist nackt und bloß. Heimatlos. Du beginnst im Stapel aufgestauter Zeitungen zu blättern und schon kommt das ganze Elend auf dich zu in großen Blättern. Unter den Fotos der strahlenden Männer und der Schreibtischtäter, der Amigos, der Schmarotzer und der niemals Zurücktreter. Du hast geglaubt, im Sumpf für kurze Zeit entkommen zu sein, doch mit der ersten Schlagzeile holen sie dich alle wieder ein. Die Heuchler, die Umfaller, die Aussitzer und Ausgrenzer, die dunklen Kontenanleger und die Schwarzgeldverzinser. Haben sie nicht laut und deutlich neulich noch vor aller Ohren allen Schaden vom Volke abzuwenden geschworen? Und wieder hat das Verurteil sich richtig entpuppt, das ist nämlich kein Verurteil, macht sie wirklich korrupt. Doch du bist heimatlos, belogen, betrogen, über den Tisch gezogen, wie von dem schwarzen Loch aufgesogen, heimatlos, abgezockt, trocken gedacht, schwer geschockt, in die Falle gelockt und wie ein Schaf hinter Beinen angeflockt. Ein blödes Gefühl, du findest kein Asyl, du bist nackt und bloß. Heimatlos. Kein Aufschrei geht durchs Land, nur stilles Ducken, kein Aufmucken, keiner geht mir auf die Straße, nur ein müdes Achselzucken, über Unterschlagung, Hinterziehung, Lügen und Skandale, eine schlaffe Spaßgesellschaft ohne Moral und Ideale. Gib ihnen Brot und Spiele, das betäubt die Republik, ein bisschen Love Parade, Model TV und Volksmusik. Bisschen Unterleibskomik, bisschen nackten Hintern zeigen und keiner hört mir auf die Mahner und die Lästermäuler schweigen. Gib ihnen hohle Plastikidole, die durch ihren Alltag geistern und bunte Werbung, um ihnen die Augen zu verkleistern. Gib ihnen ihre Seifenoper und du hast sie in der Hand. Heiterkeit und Lechz und Freizeit, danach steht das Vaterland. Doch du bist heimatlos, belogen, betrogen. Über den Tisch gezogen, wie von dem schwarzen Loch aufgesogen, heimatlos, abgezockt, trocken gedockt, schwer geschockt, in die Falle gelockt und wie ein Schaf den Hinterbeinen angeflockt, ein Scheißgefühl. Du findest kein Asyl, du bist nackt und bloß, heimatlos. Du hängst deine ganze Hoffnung an den letzten ehrlichen Knochen und dann siehst du in den Nachrichten, der ist auch bestochen. 5 Flugticketten, Opernball für ein paar Pirouetten, auf dem roten Teppich für ein Bild in bunten Gazetten. Du möchtest aufhören vor Enttäuschung, aus Rasten stehst unter Schock, doch die Leute sind echt gut drauf, haben mehr auf Comedy Bock. Und sie schlagen sich die Schenkel blutig vor Lachen und du spürst, du musst dich schleunigst hier vom Acker machen. Aber du kannst nicht gleichgültig zu sehen, wie sie das Volk bescheißen. Du hast lang genug geknurrt, jetzt kriegst du Lust zu beißen. Und wo wolltest du denn hin, wenn deine Wut verraucht? Hier hast du lebenslänglich und hier wird dein Zorn gebraucht. Du bist heimatlos, belogen, betrogen. Über den Tisch gezogen, wie von dem schwarzen Loch aufgesogen, heimatlos, abgezockt, trocken gedockt, schwer geschockt, in die Falle gelockt und wie ein Schaf den Hinterbeinen angeflockt, ein Scheißgefühl. Du findest kein Asyl, du bist nackt und bloß, heimatlos, heimatlos. Der DAX, der Dow Jones, der Euro, die Gewinnzahlen des Tages. Das Wetter von morgen. sträubt sich, wir sitzen weich und warm. Oh, und Vati, Mutti, Kinderlein, die warten Arm in Arm. Da sticht und wirkt und meuchelt, das prügelt und das schreit. Dazu gibt es Pralinen, ein Bierchen steht bereit. Klein Susi bricht der Barbie derweilen das Genick. Oh, und Hans spielt Vergewaltigung, das macht er sehr geschickt. Bei Brusli oder Schwarzenegger geht doch nur der Bär. Den Nachbarsgarten baumelt ne Leiche hin und her. Da rufen wir nicht Notarzt und nicht die Polizei. Da machen wir ein Video und schicken's an Sat.3. Ein Magengeschwür für mich, ein blutig eitriges Magengeschwür für mich. Du gehst mir auf den Sender, Leut, wie du, die schnallen's nie. Du bist ein Magengeschwür für mich, du bist ein selbstgefälliges Arschloch. Hallo, hallo, hallo. Und meinst du, hättest du mehr recht? Der hellste bist womöglich auch noch, wenn ich dich riech, dann wird mir schlecht. Du bist ein Magengeschwür für mich, ein blutig eitriges Magengeschwür für mich. Du gehst mir auf den Sender, Leut, wie du, die schnallen's nie. Du bist ein Magengeschwür für mich, du bist ein Klugscheißer, du Säckel. So und so, ja, so und so. Es gibt nichts, was nicht besser kann. Kannst vergessen. Dein Zinken hast doch überall drin. Was ist das denn? Ha? Und es trieft aus deiner Gosch. Du bist ein Magengeschwür für mich, ein blutig eitriges Magengeschwür für mich. Du gehst mir auf den Senkel, Leut, wie du, die schnallen's nie. Du bist ein Magengeschwür für mich. Gibst du deinen Senf dazu? Ein bisschen mostrig. Mensch, schalt dich aus, sonst seh ich rot. Erschieß dich doch, dann hat's vielleicht Ruhe. Aber das kannst du nicht, du bist dumm wie Dosenbrot. Du bist ein Magengeschwür für mich. Ein blutig eitriges Magengeschwür für mich. Du gehst mir auf den Sender, Leute wie du, die schnallen's nie. Du bist ein Magengeschwür für mich. Gehst mir auf den Sender, Leute wie du, die schnallen's nie. Ja, du bist ein Magengeschwür für mich. Ein Magengeschwür für mich, ein Magengeschwür. Versuchen Sie bitte, Ihre Enttäuschung nicht zu einem starren oder frivolen oder auch verkrampften Hochmut werden zu lassen. Denn Sie würden es sonst allzu schwer haben, wieder auf den Boden zurückzufinden. Und der Boden ist unser demokratischer Staat mit seiner Verpflichtung. Das gesamte deutsche Volk wird aufgefordert, in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden.